für keinen Alleingang, wenn du in meiner Nähe bist. Deine Liebe zu mir, die mich unverwundbar werden lässt. Die Stärke von dir, die mich innerlich umgibt. Weil ich nicht einfach nur so leb, sondern dich auch lieb. Sondern dich auch lieb. Sondern dich auch lieb. Sondern dich auch lieb. Ein Kind der Liebe irgendwann in mir entsteht. Keine Angst vor dem Neuen und wie es weitergeht. Du bist der Mann, den ich verzweifelt sucht und fand. Hab nicht mehr geglaubt, dass ich das nochmal kann. Dass ich das nochmal kann. Dass ich das nochmal kann. Dass ich das nochmal kann. Zwei Menschen, die sich auf Anhieb verstehen. Ohne viel Wort ihren neuen Alltag verdrehen. Ohne den anderen will und kann keiner mehr von uns beiden sein. Zusammen groß, gewaltig, alleine verletzlich, hilflos, klein. Allein verletzlich, klein. Du bist das, was ich brauch, was ich mag. Ich lieb dich, mich an, und ich glaub, dass ich fast zerspring. Wenn ich dich nur seh, du vor mir stehst, ich nach Luft ring. Ich nach Luft ring. Es war Bestimmung, ein Zeichen der Nacht. Was damit uns diese Reise durch die Liebe macht. Eine Gefühlswelt, die sich in ihren Weiten auftut. Wir schweben in ihr, lassen uns fallen, in uns beiden tut sie gut. Sie tut so gut. Sie tut so gut. Sie tut so gut. Ich geb dich niemals her. Bis ans Ende der Welt, in eine Ewigkeit und viel mehr. Du bist mein Gegenstück wie ein Diamant in einem Ring. Ich esse hier mit deinem Sack und dieses Lied für dich sing. Und dieses Lied für dich sing. Ich ist dir hier mit deinem Sack und dieses Lied für dich singen.